Kapitel 4 Ein gut bezahlter Konzertmeister 1708 bis 1717 Man ruft ihn nach Weimar. Da steht eine neue Orgel und die muss geprüft werden. Herzog Wilhelm Ernst hört dem jungen Musiker zu und gibt ihm eine Stelle an seinem Hof. Diesmal als Hoforganist und Konzertmeister. Wieder ist Sebastian Lakai. Ein gut bezahlter Lakai. Schon anfangs bekommt er 150 Gulden im Jahr. Dann wird es mehr. 1710 nimmt Sebastian eine besser bezahlte Stelle in Halle an. Die Herzöge von Weimar reagieren schnell. Sie wollen Bach behalten. Sie bezahlen ihm mehr und er bleibt. Sebastian braucht Geld. Der Weimarer Hof ist eine konfliktreiche Welt. Es gibt zwei Regenten. Beide lieben die Musik, aber jeder auf andere Weise. Es gibt zwei Höfe in Weimar. Ernst August liebt Feste und da braucht er Musik. Er will auch ein größeres Orchester und einen größeren Chor, denn er liebt Konzerte nach italienischem Stil. Wilhelm Ernst ist der ältere und stärkere von den beiden. Ernst August Onkel. In seinem Schloss müssen im Winter um 8 Uhr alle im Bett sein, im Sommer um 9. Er ist ein strenger Lutheraner. Er liebt die Kirchenmusik. Musik in der Kirche, Musik bei Hofe, Messen und große und kleine Feste. Immer mit Musik. Ein Glück für Sebastian. Am Hof lebt auch Johann Ernst IV. Der noch sehr junge Prinz ist ein musikalisches Talent. Er spielt selbst mehrere Instrumente und komponiert. Leider stirbt er schon 1715. Sebastian soll jeden Monat neue Stücke schreiben. Das tut er. In Weimar schreibt er vor allem viele Kantaten. So zwischen Hof und Kirche kann er recht frei immer Neues komponieren. Die Herzöge sind glücklich über ihren Konzertmeister. Er ist es auch. In diesen Jahren kommen seine ersten Kinder zur Welt. Nicht alle überleben. Zwei sterben nach kurzer Zeit. Aber 1708 bekommt Barbara Bach eine Tochter, Katharina Dorothea. 1710 Wilhelm Friedemann, der später selbst ein großer Komponist wird. Dann 1714 Karl Philipp Emanuel, der später eine Zeit lang als Komponist viel berühmter als sein Vater sein wird. Und 1715 das schwarze Schaf der Familie, Johann Gottfried Bernhard. Der lernt nicht und studiert nicht und braucht immer wieder Geld, bis er 1739 stirbt. 1716 stirbt der Chef aller Weimarer Hofmusiker, der Kapellmeister. Das ist eine interessante Stelle, denn der Kapellmeister ist kein Lakai mehr, sondern Hofoffizier. Und er verdient über 400 Gulden im Jahr. Sebastian denkt, nach 8 Jahren Arbeit in Weimar bekommt er die Stelle. Aber was tut Herzog Wilhelm Ernst? Er will einen zweiten großen Komponisten am Hofe haben oder, wie man zu seiner Zeit denkt, den besten. Das ist Philipp Telemann. Philipp antwortet. Das ist ja nett von Ihnen, Herzog. Aber warum brauchen Sie mich? Sie haben doch Johann Sebastian Bach. Was der Herzog nicht weiß, Philipp und Sebastian sind Freunde. Philipp schreibt an Sebastian. Dein Herzog will mir die Stelle des Hofkapellmeisters geben. Ich nehme sie nicht. Er muss sie dir geben. Sebastian schreibt dem Herzog. Er bekommt keine Antwort. Es ist klar. Der Herzog will nicht mit Sebastian über die Stelle sprechen. Er geht aufs Schloss. Er will den Herzog sehen. Doch man lässt ihn nicht zu ihm. Der Herzog hat keine Zeit. Er hat Wichtigeres zu tun. Wichtigeres? Das kann man mit Johann Sebastian Bach nicht machen.